Zum 5. Todestag des Genossen Kim Jong-il richtet das Zentralpräsidium des Generalverbandes der Japan-Koreaner am 17. Dezember an den Marschall Kim Jong-un einen Brief mit folgendem Inhalt. Der Generalissimus Kim Jong-il habe mit außergewöhnlicher und bewährter Führung die Partei, die Armee und das Volk geleitet und in allen Bereichen der Revolution und des Aufbaus eine große Wende eingeleitet. Er sei ein hervorragender Führer, der die TVIAK zur politisch und ideologisch starken Macht mit enger Geschlossenheit und zur unbesiegbaren militärischen Macht verstärkt und somit die Würde und Macht des starken Landes von Taedongsan auf die höchste Ebene der nationalen Geschichte gebracht habe. Er sei herausragender Patriot und Stern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, der mit erhabener patriotischer Gesinnung die ganze Nation zum Weg für selbstständige Wiedervereinigung, Frieden und Gedeihen geleitet habe. Er erweise sich als Gerund der Weltpolitik mit unvergänglichen Verdiensten um die Souveränität der Menschheit. Wie der väterliche Feldherr Kim Jong-il zu seinen Lebzeiten, schenke auch der verehrte Marschall Kim Jong-un den Funktionären des Generalverbandes und allen Japan-Koreanern große Liebe. Für den endgültigen Sieg von Tsutse-Sache, den Fortschritt der patriotischen Sache des Generalverbandes und das Glück der Japan-Koreaner wünsche man dem Marschall Kim Jong-un, großer Sonne der Nation und lieben Vater der Funktionäre des Generalverbandes und Japan-Koreaner, beste Gesundheit.